Den Mann und Kalle ist den Arsch gekriegt. Ballert. Ich Wetten fast. Was soll das werden? Vergeltung. Sind diese Pillen dazu da, mich aufzuwecken? Fast! Himsi! Sind diese Pillen dazu da, mich aufzuwecken? Fast! Thank you. I'm gonna go to the bathroom.